Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Und die beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Heiko und Heiko ist 33. Hallo Heiko. Hallo Domian. Um was geht's? Und zwar habe ich heute eine ganz, ganz große Dummheit gemacht. Ich glaube, dass ich schon spielsüchtig bin an Geldspielautomaten. Mhm. Und zwar, ich habe heute etwas verspätet, aber es ist vertraglich so geregelt, Geld bekommen, Festgehalt. Mhm. Und das habe ich heute innerhalb von 7 Stunden auf den Kopf gehauen. Ach, wie viel? Wie viel ist das? 1400 Euro. 1400 Euro? Ja. Alles weg? Alles radikal weg. In so einer normalen Spielhalle? Am Automaten an der Wand? Ganz genau. Also ich spiele schon etwas länger. Ja, erzähl mal, wie lange spielst du schon? Also seit 1,5 Jahren circa. Und wie oft, wie intensiv? Meistens 2-mal am Tag. Also ich arbeite genau wie du, nur nachts. Ja. Und Was machst denn du? Ich bin LKW-Fahrer. Ah ja, okay. Und bin dann meistens vor der Arbeit kurz in dieses Spiel, ich sage es jetzt, Spielhölle reingegangen. Mhm. Und nach der Arbeit auch nochmal. Also wenn du das über so einen Zeitraum 2-mal am Tag machst, bist du spielsüchtig. Ja. Gibt's gar nichts mehr zu diskutieren. Ja, das denke ich auch. Aber so ein krasser Fall wie heute, den gab's noch nie? Den gab's noch nie. Also es hat sich bisher immer eine Waage gehalten und klar, man verliert mal 300, 400, 500 Euro, dann gewinnt man wieder. Es hat sich immer wirklich sehr gut in der Waage gehalten, mhm. Aber so wie heute, das hat mich so fix und alle gemacht. Ja. Es hat sich immer so in der Waage gehalten, sagst du. Das war so der beste Fall. Du hast aber nie mal richtig auch was gewonnen, was Größeres. Also das Größte, was ich an einem Tag oder Abend mal gewonnen hatte, waren 1.100 Euro. Mhm. Und wenn man dann die Kraft hätte zu sagen, jetzt höre ich auf und mache nie wieder was. Genau diese Kraft fehlt einem dann. Ja, die fehlt einem. Bei einem Süchtigen fehlt einem, weil man immer denkt, okay, jetzt geht es richtig voran. Ja, klar. Und das nächste Mal gewinnst du 2.000 oder noch mehr. Ganz genau. Wie lebst du? Lebst du alleine? Nein, ich habe eine Frau, ich habe eine 5-jährige Tochter, wir haben ein selbstständiges Eigenheim mit einem Hund, also ganz... So, das heißt, dein Lohn ist weg. Richtig. Wie kommt ihr jetzt die nächsten Wochen über die Runden? Ja, gut, nächste Frage. Also ich werde jetzt alle möglichen Hebel in Bewegung setzen, fragen Freunde, Verwandte, Bekannte, Familie. Bisschen Geld pumpen. Genau, ein bisschen Geld pumpen und nach dann zurückzahlen. Ja, finde ich nur legitim, wenn du sofort ab morgen etwas in die Wege leitest, dass du deine Spielsucht bekämpfst. Sonst kannst du es vergessen. Ja, also das werde ich definitiv. Das hat mir heute so einen Gedankenstoß gegeben. Mhm. Dass, vielleicht war das Erdbeben heute, was noch nötig war. Genau. Mhm. Genau. Weiß deine Frau von allem? Nein. Nein? Nein. Die weiß auch nicht, dass du sonst gespielt hast? Nein, weiß sie nicht. Geschweige denn, dass du heute 1400 Euro verballert hast? Richtig. Sie weiß da gar nichts von. Dann gehört zu dem ersten Schritt auch, ihr das alles zu erzählen. Ja, ich glaube, ich werde da nicht drum rumkommen, zumal es ein gemeinsames Konto war. Ja, finde ich auch. Musst du. Und hart genug, aber das ist der Weg zur Rettung, indem man erstmal alles offenlegt. Ja, ich denke auch. Also ich habe sie jetzt zwar heute Mittag gesehen, da hatte ich den Mumm noch nicht in den Knochen, aber ich werde sie morgen Mittag wiedersehen. Mhm. Und dann werde ich wirklich die Hosen runterlassen, die Karten auf den Tisch legen. Die hatte natürlich für die Familie und für alle möglichen Sachen das Geld schon eingeplant, wahrscheinlich. Natürlich, ja klar. Mhm. Logisch. Hast du denn ein paar Leute in deiner Umgebung, die dir so ein bisschen jetzt über die Runden helfen können? Ja, das habe ich. Das habe ich. Also ich habe ein, zwei Freunde, die recht gut Geld verdienen, die auch immer gesagt haben, Mensch, wenn ihr finanzielle Schwierigkeiten habt aufgrund einer anderen Geschichte mit dem Haus, ist aber eine andere Geschichte. Dann helfen die. Dann helfen wir euch und meldet euch einfach. Und ich denke, also das Geld alleine, das wird nicht das Problem sein. Nee, das Problem aber bist du, dass du es in den Griff bekommst. Ganz genau. Wer weiß das denn eigentlich überhaupt, dass du spielst? Ich. Nur du? Nur kein Freund, kein Kumpel, niemand? Nein, kein einziger. Aber dann war das doch in der Zeit doch auch immer ein bisschen schwierig, deiner Frau zu erklären, wo du da hingehst. Oder was hast du dann gesagt? Nein, das war eigentlich relativ einfach, weil meine Frau ist ja vormittags am Arbeiten. Ach so. Und ich habe recht früh Feierabend, habe dann bis kurz bevor sie Feierabend gemacht hat, habe ich dann aufgehört, bin dann nach Hause gefahren. Und abends bin ich halt eine halbe, dreiviertel Stunde eher zur Arbeit gefahren. Mhm. Wie fing das denn eigentlich damals an? Erst war es pure Neugier, dann war es pure Langeweile. Ja gut, dann hat man gewonnen, ja. Mhm. Und so kommt man so eins zum anderen und dann hängt man plötzlich drin. Ganz genau. Und man will es dann nicht wahrhaben, aber trotzdem. Mhm. Aber ich bin schon mal froh, dass sich das offensichtlich heute so aufgerüttelt hat, dass du jetzt die Notbremse ziehst. Das musst du auch tun. Du hast ja eine große Verantwortung zu tragen, nicht nur für dich, sondern für deine Familie. So sieht's aus. Du kannst gerne von uns noch eine Beratung haben, wo du morgen hingehen solltest oder wo du dich melden solltest. Sehr gerne. Ich nehme alles dankend an. Das hört sich gut an, Heiko. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Inga, das ist mein Psychologe heute Nacht, angerufen und der berät dich dann weiter, wie du das alles anstellen sollst und musst. Okay, super. Ich wünsche viel Erfolg und Durchhaltevermögen, das musst du durchhalten. Ja. Und alles Gute und ich finde es ja auch schon gut, dass du heute jetzt so wach bist. Vielleicht kannst du dadurch das Schlimmste verhindern. Ich hoffe. Schrappst vielleicht nochmal an einer Katastrophe vorbei. So. Ich denke. Ich hoffe es. Ich werde alles dran geben. Viel Glück, Heiko. Alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Frank ist hier und Frank ist 51. Hallo, Frank. Ich bin 51, das ist richtig. Hallo, Domian. Ja, Frank. Weswegen hast du... Von wo rufst du an? Aus Essen. Aus Essen. Sehr gut. Ja. Was ist dein Thema, Frank? Mein Thema ist, ich habe COPD. Das ist eine sehr schwere Lungenerkrankung. Ja, mit Lungenentzündung, mit Lungenemphysem dabei. Ja. Wir haben uns schon mal vor zwei Jahren unterhalten. Ja. Ich werde so wahrscheinlich verarscht hier von den Leuten. Bitte? Ich habe jetzt im Jahr 2010 fast das ganze Jahr im Krankenhaus gelegen, davon 4 Wochen im Koma. Oh. Man konnte mir nicht weiterhelfen, man ist nicht behandelt auf weiß der Geier wohin. Du sprichst so ein bisschen, ich meine es nicht böse, ein bisschen seltsam. Hat das mit der Erkrankung zu tun? Ja, ich kann nicht richtig sprechen, weil ich sauerstoffbedingt angeschlossen bin. Verstehe, alles klar. Also du bist Sauerstoffgeräte zu Hause und auch für unterwegs. Bist du jetzt unterwegs? Ja, gibt's auch so eine Flasche, aber die wiegt 5 Kilo. Ja. Und ich wiege mal gerade 45 Kilo bei 1,86. Ich kriege die Flasche gar nicht auf dem Rücken. Und wo bist du zurzeit unterwegs? Ja, wenn ich bei mir von zu Hause aus, muss ich hier 16 Stufen runter. Nee, ich meine, du bist jetzt zu Hause. Ich bin jetzt zu Hause, ja. Ja, ja. Ich liege im Bett. Ich verstehe. Du hast gesagt, dass du falsch behandelt wurdest. Ja, in Werden haben sie mich falsch behandelt, auf Verdacht auf was anderes, bis dann mir mal sagte, sie müssten mal zum Lungenzentrum nach Reithausen hin, weil in Werden ein Arzt sagte, sie haben Lungenprobleme. Das war dieses Jahr, dieses Jahr war das? Voriges Jahr. Ebert, damit wir es richtig verstehen, wie lange leidest du schon an dieser schweren Krankheit COPD? Ich sage mal ganz einfach, seit 2008 ungefähr. Seit 2008? Ich habe vorher viel geraucht. Mhm. Und 2008 ist meine Wohnung abgebrannt. Mhm. Und ich habe versucht, dann den Schaden ein bisschen zu beheben, habe die Wohnung sauber gemacht. Natürlich ohne Atemschutz. Mhm. Und nach die ganzen Rußpartikel, die da rumgeflogen sind, die vorher verkeilt haben, eingeatmet. Waren diese Rußpartikel der Auslöser für die Erkrankung? Das war der Auslöser, hundertprozentig, ja. Lunge verklebt, Bronchien verklebt. Bitte? Die Lunge verklebt und die Bronchien verklebt. Die Lunge verklebt und die Bronchien verklebt. Ja. Hinzu kam dann noch, dass du lange geraucht hast. Das kam dazu, ja. Das ist eine so schwere Krankheit, die man nicht heilen kann. Das ist richtig, ne? Nee. Das stimmt. Ich habe das Rauchen jetzt aufgehört. Ja. Seit voriges Jahr, 4.9. voriges Jahr aufgehört. Aber da habe ich schon Lungenemphysem gehabt. Und mit diesem Lungenemphysem kann man mir nicht helfen. Man kann nicht reduzieren, wie der Arzt sagte, oder Ventile setzen, wo man die Luft abdauern kann. Mhm. Das Einzige, was von mir zählt, neue Lunge, müsste gemacht werden. Das habe ich jetzt nicht verstanden, akustisch. Was müsste gemacht werden? Neue Lunge musste haben. Eine neue Lunge? Ach so, ja. Das heißt, stehst du auf so einer Transplantationsliste? Nein, da komme ich ja gar nicht hin. Ist ja der Haken dabei. Warum? Weil ich bin Anfang dieses Jahres schon mal 5 Wochen in Heidhausen gewesen, Lungenzentrum, mhm. um das zu machen. Und da sagte man mir, ich müsste zum Hautarzt, zum Urologen, zum Zahnarzt Konside machen und dann wieder hinkommen. Was solltest du bei dir machen? Kontrolle machen? Konside machen. Also Kontrolle machen, dann Konside wieder zurückgeschickt zum Krankenhaus. Und das konnte ich ja nicht, weil ich ja nicht die Treppe steigen konnte. Also ich kam gar nicht aus dem Wohnung raus bei mir. Das heißt, da gab es viele, viele Verkettungen, dass du jetzt da zu Hause liegst, schwer krank bist. Und ja, und ich habe mal gefragt, wer mich jetzt abholt, Krankenkasse angefragt, man müsste mich dann schon im Krankenstuhl runterfahren, mhm. bei mir aus der Wohnung, dann zum Ärztin zu fahren, dann wieder hochfahren. Mhm. Kostet ja unheimlich Geld. Ja, aber bei so einem schwerkranken Mann müssen die das doch machen. Ja, machen wir ja nicht. Hast du denn einen guten Hausarzt an deiner Seite, der das so ein bisschen koordiniert? Ja, nützt dem auch nichts. Ja, aber die können dich doch nicht da in der Wohnung liegen lassen, das geht doch nicht. Die haben dem Hausarzt selber gesagt, das kostet der Krankenkasse zu viel Geld. Dass man mich dadurch durch die Gegend fährt, nur für die Ärzte. Und ich habe damals schon mal gesagt, beim ersten Mal in Heidhausen, Leute, ich bin noch einmal hier, ihr habt hier so einen Firmenwagen, mhm. ihr könnt mich doch hinfahren, so zur Uniklinik und so weiter, um die hier Termine zu machen. Mhm. So einfacher. Ist das auch der Grund des Anrufes, dass du uns das erzählen möchtest, dass du nicht wegkommst von zu Hause? Das ist ja einmal der Grund. Und ich bin danach wieder reingekommen nach Heidhausen mit derselben Geschichte. Mhm. Und habe jetzt von Heidhausen einen Brief gekriegt, hier von wegen. Das erste Mal bin ich nicht hingegangen zu den Ärzten, beim zweiten Mal auch nicht. Pass mal auf, Frank, ich mache mal folgenden Vorschlag. Das ist jetzt so kompliziert und so medizinisch und du erwähnst immer eine Klinik. Die Klinik kann sich jetzt hier auch nicht äußern zu deinem Fall. Wir beschäftigen uns mal in aller Ruhe mit dir. Dann kann man auch mehr so nachfragen und dich richtig verstehen. Damit dir, weil das kann einfach nicht sein, dass du da in der Wohnung liegst und es keinen Krankentransport gibt. Das gibt's nicht. Ich möchte dich bitten aufzulegen und wir melden uns gleich und wir besprechen alles in Ruhe im Hintergrund. Okay? Ja, wenn man gleich zu spät, Mensch. Bitte? Und ich habe schon meine Medikamente genommen, ich bin gleich schläfrig. Wir rufen dich sofort an. Du legst auf und wir rufen sofort an. Das organisieren meine Leute. Ja? Ja, okay. Okay, Frank. Dann ja, okay, mal. Alles Gute und du leg auf und wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, schön, danke, Jürgen. Tschüss. Hier ist Till. Till ist 48. Guten Morgen, Till. Guten Morgen. Till, um was geht's bei dir? Das ist schön. Bei mir geht es um eine sehr schöne Geschichte. Das freut mich. Um die Liebe geht es. Ah, um die Liebe. Sehr gut. Und zwar bin ich und auch meine Freundin, wir sind ineinander verliebt. Ach, guck mal an, so läuft das bei euch. Sie ist jedoch die Lehrerin meines Sohnes. Sie ist die Lehrerin deines Sohnes? Genau. Und sie macht mich Sorgen. Und zwar zunehmend. Sie macht sich Sorgen? Ja, sie macht sich Sorgen, dass der Kleine in einen Zwiespalt kommt. Weil die ganze Geschichte ist ja keine justiziable Geschichte. Das heißt, wir haben einen Berater, mit dem haben wir das Ganze mal besprochen. Und er hat gesagt, da gibt es überhaupt keine juristische Geschichte, weil weder ich bin von ihr abhängig, noch sonst irgendjemand. Das heißt, es ist eine... Mal von vorne. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 7. Der Sohn ist 7. Die Dame ist 29. Ah. Und ich bin 46. Ja. Oh, ich habe dich älter gemacht. Ich habe 48 gesagt. 46. 46, wir so. Wir haben uns auf einem Elternabend kennengelernt. Wann war das? Wie lange liegt das zurück? Das ist jetzt ein halbes Jahr zurück. Ach, so frisch noch alles. Ja, das ist eine ganz frische Geschichte. Und da hat's gleich gefunkt? Nein, das fing ganz sukzessive an. Wir haben uns einfach schätzen gelernt. Über die Zeit. Wir haben wiederholt miteinander zu tun gehabt. Ja. Und dann haben wir uns getroffen und haben ein Bier zusammen getrunken. Und auf einmal haben wir gemerkt, dass wir zwei schlichtweg füreinander bestimmt sind. Ihr habt euch erst schätzen gelernt und dann habt ihr gedacht, ach, genau. Irgendwie könnte man sich auch verlieben. Das haben wir nicht gedacht, das ist dann passiert. Das ist dann passiert. Ja. Ich gehe mal davon aus, ich hoffe mal sehr, dass du Solo bist und dass sie Solo ist. Genau, die Sache ist eigentlich eine schöne. Sie hat keine Beschwerde. Ja. Wir sind frei. Aber du hast jetzt Sorgen oder der Junge hat Sorgen? Nein, sie. Sie? Sie. Sie hat Sorgen, weil sie ist in einer Situation Beamtin auf Anwärterschaft, dass entweder die Elternschaft oder die Kollegenschaft etwas gegen diese Beziehung hat, weil sie sagt, das könnte eine Vorteilsnahme unterstellt werden. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast dich juristisch beraten lassen. Ja, genau. Wir haben einen Berater und der hat gesagt, juristisch gibt's überhaupt nichts. Ja. Ansonsten hat er einfach gesagt, versuchen Sie nicht, Dinge jetzt zu lösen, die noch gar nicht in Frage stehen. Vielleicht stehen der Sache ja viel mehr Menschen, Leuten positiv gegenüber. Informieren Sie die Rektorin. So, das wollte ich gerade sagen. Genau. Man muss ganz von Anfang an mit offenen Karten spielen. Ja, ganz genau. Ja. Informieren Sie die Rektorin. Sehr gut, und informieren Sie die Mutter des Kindes. Ja. So, damit die zwei sich nicht, wenn irgendwas nacherzählt wird, in die Situation kommen, dass sie sagen, na, das hätten wir uns ja vorher sagen können. Die Rektorin war begeistert, schlichtweg. Die hat gesagt, das ist aber eine schöne Situation. Gut, dass Sie mich informieren. Wenn etwas auftaucht, können wir adäquat reagieren. Ja, sehr gut. Meine damalige Freundin hat gesagt, das ist aber schön, das freut mich. Ach. Und ich wünsche euch alles Glück der Erde. Ja, das ist ja schon mal, klingt sehr gut. Ja. Also deine Ex-Frau, Freundin, die Mutter des Kindes, hat damit auch keine Probleme. Keine Probleme. Das hätte ja doch eher sein können, ne? Dass sie irgendwie doch eifersüchtig, nachträglich ist. Ganz genau. Nee, ist überhaupt nicht der Fall. Du kommst mit so einem jungen Ding an, dann ist sie vielleicht auch neidisch oder eifersüchtig, man weiß es ja nicht. Sie ist genauso jung. Ach, sie ist genauso jung. Verstehe, verstehe. Also jetzt sind praktisch drei Sachen offen, ja? Ja, und es ist ja auch eine Frage jetzt der Professionalität deiner Freundin, deinen Sohn genauso zu behandeln wie die anderen Kinder auch. Das kriegt sie in jedem Fall hin. Ja, dann ist es doch so problematisch. Also sie ist sehr professionell und sie ist in ihrer Rolle als Lehrerin, sie hat eine Berufung dazu. Also sie ist in ihrem Mittelpunkt steht dieser Job. Mhm. Sie tut alle Kinder, also sie hat große Lernerfolge in der Klasse, die Kinder, sie hat eine Lernsituation, sie hat sogar eine Elternschaftssituation erzeugen können, wo man einfach sagt, das ist eine ganz schöne homogene Gruppe. Mhm. Gab es denn auch die Überlegung der Elternschaft, das auch zu sagen? Das ist jetzt der Punkt, warum ich letztlich bei dir anrufe, die Frage, wo könnte man jetzt ansetzen? Und ich sage, lass uns am Freitag, wir haben am Freitag eine Wanderung zusammen mit der Elternschaft. Mhm. Am Ende der Veranstaltung erhebe ich das Glas, rufe einen Toast aus und sage, wir haben eine frohe Botschaft mitzuteilen. Mhm. Es gibt eine Liebesgeschichte in dieser Runde, mich und die junge Dame. Mhm. So. Und da sagt sie, nein, auf keinen Fall. Ach. So. Im Umkehrschluss zwingen wir unseren, also meinen Sohn, an der montaglichen, morgigen Erzählrunde, wo man sich gegenseitig erzählt, was man am Wochenende erlebt hat, dazu ein Doppelleben zu entwickeln. Mhm. Jetzt am Wochenende hatten wir ein schönes Erlebnis mit Pferden und einer Kutsche und wir ritten mit ihrem Vater durch den Wald und das gefiel dem Kleinen sehr gut. Und dann hat er mich heute Morgen gefragt, du Papa, was soll ich denn jetzt in der Schule erzählen? Mhm. Dann habe ich gesagt, Marlon, erzähl einfach, was passiert. passiert ist. Ja, er kann nur sagen, ich ritt. Erwähne den Namen nicht, habe ich gesagt. Ja, genau. Das kann er, kann erst mal sagen, ich bin durch den Wald geritten, ohne zu sagen, mit meiner Lehrerin. Das muss er. Die Pferde gepflügt. Nein, das kann er nicht sagen, weil sie sitzt ja dabei. Ja, ja, ich meine, das muss er ja nicht sagen gleich mit der Lehrerin. Ja, ja, genau. Ganz genau. Er muss sagen, mit einer, mit, im äußersten Fall, einem Erwachsenen würde man zumuten zu sagen, mit der neuen Freundin meines Vaters. So, ja. So. Und jetzt macht sie sich zunehmend Sorge darüber, wie man durch diese Geschichte durchmanövriert. Und es gibt eben die Möglichkeiten, dass wir unseren Erlebnishorizont ihm aussparen. Das heißt, ich treffe diese Dame nur alle 2 Wochen am Wochenende, weil ich bin ja alleinerziehender Vater. Das heißt, abends habe ich ihn. Sie will auch nicht hier in dieses kleine Häuslein kommen, in dem ich wohne, weil das ist ein, was sagen wir mal, 2000-Euro-Dorf. Euro-Dorf, sag ich. 2000-Einwohner-Dorf. Ja. Und sie sagt, da sehen viele Augen und am Ende wird dann erzählt und das will sie alles nicht. Sie ist eine sehr engagierte Lehrerin. Aber sie war damit einverstanden, dass die Direktorin das erfährt. Ja, das hat sie ja selbst betrieben. Hat sie selbst betrieben, das wundert, also ich sage ich jetzt mal so intuitiv. Intuitiv würde ich sagen, je mehr man die Wahrheit offenlegt, desto weniger ist man verletzbar. Und desto freier kann man auch leben. Ich vermute ja, dass das sowieso irgendwie durchsickert. Am Ende wird es durchsickern. Ja, und dann hat es eher ein Geschmäckle, als wenn ihr ganz offen sagt, pass mal auf, so ist die Situation. Wenn sie das so sagt, so ist die Situation, ich bin Profi genug, dieses Kind nicht zu bevorzugen. Ich möchte euch allen das nur einfach sagen, damit er nicht hinterm Rücken getuschelt wird. Ja. Fänd ich sympathisch, wenn ich da Lehrer, wenn ich da Eltern in der Elternschaft wäre, würde mir das sehr gut gefallen. Als wenn ich es irgendwie hintenrum erfahren würde. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ja. Ganz klar. Sie könnte doch mit ihrer Direktorin auch mal darüber sprechen, was meint die denn? Diese Situation habe ich jetzt noch nicht genauer beleuchtet. Die hat sich einfach gefreut dafür. Jeder Mensch hat ja seine persönliche Geschichte zur Liebe. Mhm. Ich fand das toll. Nein, das ist mir schon klar. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ich meine, was die Direktorin meint, ob sie es in der Elternschaft erzählen soll. Wir warten ab, ob etwas aus der Elternschaft kommt. Also eher eine passive Rolle eingenommen. Ich würde die aktive Rolle einnehmen. Aber das ist ja so meine Einschätzung. Da kann man sicher auch anderer Meinung sein. Aber ich glaube, du tendierst auch zu der Meinung, ne? Der Meinung in meinem Leben gewesen, dass ich progressiv nach vorne schreite, vor allen Dingen, wenn es um was Schönes geht. Ja, ja, genau. Wir haben ja keine schlimme Krankheit in der Familie zu verbergen oder irgendetwas. Wir haben einfach, das ist eine Liebessituation. Also red nur mal mit ihr. Ich würde es wirklich auch sagen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was dagegen spricht, wenn man das gleich offensiv auf den Tisch legt. Einmal sagt und dann ist auch gut. Ja, ne? sie hat volle Ängste, sage ich mal, an der Stelle, dass sie sagt, ja, aber dann das wollen wir nicht mehr, habe ich gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil unsere Gemeinschaft, also meine und ihre als Lehrerin, hat bisher viele Früchte getragen. Ich bin engagiert in der Schule und das ist immer positiv. Und alle sagen, gut, dass wir den Herrn dabei haben, dass er sich um alles kümmert, um vieles kümmert. Und deswegen haben wir uns ja so schätzen gelernt auch. Ich finde es zum Beispiel auch albern, dass sie nicht zu dir in dein kleines 2000-Seelendorf kommt. Warum nicht? Ja, sie sagt, da ist die Schule schon. Ich bin froh, wenn ich da rausfahre. Da beobachtet mich jemand, wenn ich ins Haus komme. Und dann wird angefangen zu reden. Sie hat im Grunde Angst vor einer Lindenstraßensituation. Ja, ja, schon. Ja, dass da erzählt wird. Und ich sagte ihr, es ist... Aber die Lindenstraßensituation wird sowieso über kurz oder lang kommen. Ja, er ist jetzt in der 2. Klasse. Ja, ich sage ja. Ihr, die Alternative wäre, dass wir uns 2 Jahre verstecken. Mhm. Das wird Energie kosten. Mhm. Und wir können uns gar nicht auf dieses Kennenlernen. Dieser Berater hat uns gesagt, konzentrieren Sie sich doch auf diese schöne Phase des Kennenlernens. Das ist ja interessant. Das sagt der juristische Berater. Ja. Das ist ja toll. Das ist ja gut, es gibt keinen juristischen Moment in der Geschichte. Ja, ja, klar. Umso besser, ja, klar. Also Till, ich habe dir meine Meinung gesagt. Ja. Du bist auch meiner Meinung, das musst du jetzt mit deiner Freundin. Ganz genau. Dann musst du da hinkriegen. Also ich bin für die offene Variante, auf jeden Fall. Sehr schön. Alles Gute. Danke dir für diese Beratung. Sehr gerne. Euch dreien alles Gute. Alles klar. Danke dir, Domian. Ciao. Ihr Lieben, unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, da haben wir ja Themennacht, das Thema heißt, ich habe meine Strafe verbüßt. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schwerwiegendes angestellt getan haben und dafür bestraft wurden. Entweder juristisch bestraft wurden oder wie auch immer. Und infolgedessen sagen, ich habe meine Strafe verbüßt. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Und ich möchte auch gerne noch mit Leuten sprechen, die sehr gerne jemand anderen bestrafen würden, damit er büßt. Also beide Varianten. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen möchtet, das Thema heißt, ich habe meine Strafe verbüßt, dann meldet euch per Mail am besten heute schon oder ab jetzt unter domian@wdr.de, Stichwort, jetzt geploppt, Stichwort Strafe. Das ist das Thema in der Mittwochnacht, Mittwoch, Donnerstag. Jetzt haben wir weiter eine freie Themennacht und ich freue mich auf den Jörg. Und Jörg ist 67. Guten Morgen, Jörg. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jörg. Was ist dein Thema? Ja, zum einen ein trauriges, aber auch ein sehr schönes. Ich habe vor 6 Jahren im Internet eine Frau kennengelernt. Mhm. Die ist ein Jahr älter als ich. Mhm. Gewesen, muss ich sagen. Und die war ein richtiger Fan von dir. Mhm. Die hat von dir Autogrammkarten gehabt. Mhm. Und. Mhm. Wir haben also fast jeden Abend, wenn wir zusammen waren, und jetzt die letzten 5 Jahre sowieso, Domian geguckt, wenn er da war. Mhm. Nur, am Anfang dieses Jahres fing das an, da hatte Probleme mit der Brust gekriegt und hat lange drum herum gedoktert mit, was weiß ich, alle Medikamenten, nicht Medikamente, sondern so, man müsste Kapseln und all so Zeug. Also so Naturheilmittel? Ja, ja. Ja. Und hat im Internet sich schlau gemacht und. Und dann eigentlich hatte versucht, das wegzukriegen, weil sie in der Jugendzimmer was hatte. Reden wir über Krebs? Ja. Ja. Mhm. Brustkrebs. Mhm. Brustkrebs hat sie gehabt. Und Ende April habe ich sie überreden können, doch zu einem Arzt zu gehen. Mhm. Und nun haben wir das so gemacht, dass wir vorher in ein Hospiz gegangen sind und es da beraten lassen haben. Ach, war es denn schon so schlimm, dass man da an den Tod schon dachte? Wir kommen noch dahin, ich sagte auch warum, ja. Nachher. Und die ganz, ganz liebe Frau dort in diesem Hospiz, die hat uns eine Adresse gegeben von einer Arztpraxis, die Palliativmedizin machen. Mhm. Das war schon arg schlimm. Die ganze Brust war ja praktisch auf. Und sie ist, lass mich nochmal fragen, sie hat sich selbst mit Misteltabletten behandelt, ohne sich bei einem Arzt richtig untersuchen zu lassen? Jetzt kommen wir dahin. Warum das Ganze? Vor 11 Jahren ist ihr Mann gestorben an einem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Und trotz Ärzten und trotz aller Behandlung, trotz Chemo und allem, was da so möglich ist, ist er dann doch gestorben letztendlich und hat sich furchtbar gequält. Ja. Und für sie stand das von vornherein fest. Und wir haben auch immer wieder darüber gesprochen, das macht sie nicht. Mhm. Ja. Aber als sie bemerkte, irgendwas stimmt an der Brust nicht, da weiß man ja noch gar nicht, ob das Krebs ist. Da geht man ja erstmal zum Arzt und lässt es abklären, was es ist. Ach, das sagst du. Wenn man einen festen Willen hat, und den hat sie gehabt, war ein richtiges Börsekind. Also du glaubst, dass sie von Anfang an wusste, dass es Krebs? Ja, seit Anfang des Jahres. Sie wusste. Sie hat es ja versucht. Und obwohl sie obwohl es kein Arzt ihr gesagt hat, aber sie hat geahnt, dass es Krebs ist. Sie hat geahnt. Hat sie irgendwelche Pillen eingenommen und ist nicht zum Arzt gegangen? Nein. Das ist ja Wahnsinn. Ja, wie gesagt, dann Ende April. Und zwar nur, weil ich es unter Druck gesetzt habe. Da seid ihr dann ins Hospiz gegangen oder zu einem Palliativmediziner? Ja, da war sie noch nie, sie war ja nie im Hospiz, ist ja hier zu Hause gestorben. Wie ging es denn dann weiter? Dann seid ihr zu den Palliativmediziner gegangen? Ja, und die haben sie schmerzfrei gestellt. Also Schmerzmittel gegeben? Morphiumpflastern und aber lass mich fragen, Tabletten und alles. Es gab ja nun noch keine medizinische Akte. Hat denn der Palliativmediziner nicht gesagt, ich muss erstmal Untersuchungsergebnisse vorliegen haben und wissen, was da los ist? Der hat sich das angeguckt und hat gesehen, was los ist. Naja, da sah es dann schon. So weit fortgeschritten war es. Ja, ja, ja. Wie lange hat sie dann noch gelegen, bis sie gestorben ist? Wir sind eine Woche vor ihrem Tod noch mit dem Rollstuhl nach Frankfurt Oder gefahren. Mit der Bahn. Mhm. Nee, also wann ist sie gestorben? Am 16. August. Ah ja, das ist ja nun gar nicht lange her. Nee. Und zu Hause, nicht in einem Hospiz? Zu Hause, in meinen Armen. kommt wieder hoch. Ich merke. Das ist natürlich auch schrecklich. Nee, das war schön. Das war schön. Ich hatte die letzten 14 Tage auch nur noch im Sessel hier gesessen. Mhm. Da gab es ja kein Domian. Und dann hat sie geschlafen. Ja. Im Sessel. Und ich habe auf der Couch gelegen. Und wenn sie irgendwie da war, irgendwas braucht oder so weiter. Mhm. Und am diesem Dienstag war es ja, morgens früh um 3 Uhr wache ich auf. Und da sehe ich, dass sie wieder so typisch, weißt du, wenn Menschen dann, wenn es zu Ende geht, dann sitzen sie nach hinten gebeugt und na, dieses Röcheln, das ist immer ein Anzeichen dafür. Mhm. Ne? Mhm. Ich hatte 2 Tage vorher noch mit der Ärztin gesprochen, dachte, es kann bald sein. Naja. Mhm. War sie da bei Bewusstsein noch? Ja. Ja. Mhm. War sie noch. Und dann habe ich von 3 bis um 5 Uhr immer wieder die Stirn kalt abgewischt, den Rücken kalt abgewischt. Und dann habe ich um 5 Uhr ich noch ein drittes Pflaster drauf gemacht. Mhm. Auf dem Pflaster. Weil ich dachte, damit lässt sich das Röcheln vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber es war nicht mehr. Und um 8 Uhr ist sie dann gestorben. Da warst du alleine mit ihr? Ja. Du hast gerade was gesagt, was mich so ein bisschen erstaunt hat. Du hast gesagt, es war sehr schön. Ja. Warum war das schön? Weil wir die 5 Jahre keine Sekunde auseinander waren. Mhm. Es sei denn, ich musste mal eine Woche zu meinem Sohn nach an Bodensee runter. Mhm. 5 Jahre waren wir ständig zusammen. Mhm. Wir sind durch ganz Berlin und Brandenburg am Anfang gelaufen. Und vor 3 Jahren gab es dann hier so ein Ticket, 65 plus. Mhm. Da konnte man für 47 Euro durch ganz Berlin und ganz Brandenburg fahren mit allen Bahnen, Bussen und Straßenbahnen und allem. Und ihr wohnt in Brandenburg? Nee, jetzt in Berlin. In Berlin, mhm. Ja. Ja, wir sind vor 5 Jahren dann nach Berlin zusammengezogen. Mhm. Ich kam aus Baden-Württemberg und sie, ja, Börde. Börde. Ja, das heißt, du bist so dankbar für die 5 Jahre, ja. Dass dir dadurch sogar der Schmerz des Todes etwas genommen wird. Ja, Schmerz habe ich aber gar nicht gehabt. Ich habe ein unkompliziertes Verhältnis zum Tod. Es ist halt das Ende des Lebens und dann kommt irgendwas Neues. Mhm. Bist du denn nicht, aber du bist dennoch traurig. Das ja, sicher, immer wieder, gerade wenn ich darüber rede. Aber du bist nicht verzweifelt? Nein. Warum bist du nicht verzweifelt? Warum sollte ich? Ja, weil sie nicht mehr da ist. Nee, ich bin dankbar für die 5 Jahre. Toll, tolle Einstellung. Finde ich eine ganz tolle Einstellung, dass du das so schaffst, dass du dankbar bist für das, was du hattest und nicht verzweifelst an dem, was ist. Nee, das kann ich nicht, weil... Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht gläubig, ich bin evangelisch und zahle auch meine Steuern, meine Kirchensteuern, aber in die Kirche gehe ich nicht, weil ich meine eigene Einstellung dazu habe. Und ich höre daraus, dass du schon gläubig bist, du hast nun mit der Kirche nichts am Hut. Ach naja, die evangelische Kirche ist ja nicht ganz so schlimm. Mhm. Und ich sehe auch immer den sozialen Aspekt hinter der Kirche, den sie ja zweifellos haben. Aber es ist schon du bist schon irgendwo ein gläubiger Mensch. Du hast es gerade ja auch gesagt, dass du glaubst, dass es weitergeht. Und das irgendwie geht's weiter. Ja. Irgendwie geht's weiter, denn Materie vergeht nicht. Mhm. Und diese ganzen Gehirnströme, die da existieren, die bleiben irgendwo, denke ich mal. Mhm. Ja, und sie hat sowieso auch ein ganz anderes Verhältnis dazu gehabt. Hat sie denn Angst? Hat sie denn Angst gehabt vorm Sterben? Nein. Nein. Nein. Nein. Also sie war ganz gelassen und. Ja. Wir haben. Hat sie dir noch was Besonderes gesagt? Ja, aber das möchte ich nicht sagen. Verstehe. Ja. Okay. Das war für mich. Klar, das ist intim, da müssen wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Ich möchte dich aber noch was anderes fragen. Sie hat das ja so einfach über sich ergehen lassen, den Krebs. Ja. Packt dich manchmal vielleicht doch der Zorn, dass du denkst, wäre sie mal gleich zum Arzt gegangen, vielleicht hätte ich sie dann noch? Ja, und dann hätte sie 2 Jahre länger gelebt und erheblichen Schmerzen und Krankenhäusern, also was. Nee, das wollte sie nicht. Sie hätte ja auch vielleicht geheilt werden können. Na, in dem Stadium nicht mehr. Okay, jetzt ist es auch so, wie es ist, und da müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden, was hätte sein können, wenn. Ja. Ich finde das erstmal sehr, sehr toll, deine Einstellung, dass du dich so freust über eure gemeinsamen Jahre. Ah, die waren wunderschön. Die waren wunderschön. Ja. Mit allem, was dazugehört. Wie was? Auch in unserem Alter noch. Also auch im sexuellen Sinne. Ja, alles war rundherum gut und erfüllend. Ja. Wie stellst du dir jetzt deine nächsten Jahre und deine Zukunft vor? Naja, meine Schwester lebt noch hier in der Nähe. Also allein, ganz alleine mit ihr nicht. Die ist 800 Meter weg. Und die lebt schon ewig in Berlin. Ich bin ja auch Berliner. Nur dann eben nach Baden-Württemberg gegangen, weil ich so da war. Also du schaust auch mit Zuversicht nach vorne? Ja, ich denke mal. Ja. Meine Einstellung ist sowieso mit 75 Schluss bei mir. Was heißt, mit 75 willst du sterben? Ja. Das heißt, mit 75 wirst du dir das Leben nehmen? Na, das ist nicht gesagt. Bitte? Das ist nicht so unwahrscheinlich gesagt. Man weiß ja nicht, ich bin der Überzeugung, dass ich mit 75... Ach so, verstehe. Das ist so eine Ahnung, dass du mit 75 sterben wirst. Egal wie jetzt, aber du wirst sterben. Ah, ja. Lieber Jörg, es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Vor allen Dingen auch, wenn du mir erzählst, dass ihr beiden, das ist ja sehr rührend und ehrt mich sehr, dass ihr so oft diese Sendung geschaut und gehört habt. Ja, nur dachte ich mal, ich muss dir auch mal was erzählen. Das finde ich sehr toll, dass du angerufen hast, durchgekommen bist. Ja. Und wir denken jetzt beide nochmal ganz fest an deine Freundin. Und gut, das mache ich. Mach ich. Eine schöne Zeit. 100 Mal am Tag. Ja, genau. Und okay. Wünsche dir wirklich alles Gute und tolle Einstellung, muss ich nochmal sagen. Okay. Lieber Jörg, alles Gute. Jo. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist der Patrick, 25. Hallo Patrick. Hallo Domian. Hallo Patrick. Weswegen hast du angerufen? Erstmal ganz großes Kompliment an meinen Vorvorgänger, der was mit einem Lehrern hatte. Ich bin selber angehender Lehrer und weiß, was das Konsequenzen haben könnte. Nämlich? Welche? Also wenn das rauskommen würde, würden natürlich die ganze Elternschar erstmal da auftauchen. Denke ich mal. Also ich kenne das selber. Ja. Ich habe ein paar Schüler von mir auf Facebook geedit und das kam auch nicht so gut an. Ja gut, das ist ja noch wieder was anderes, wenn du die Schüler editest, als wenn er ist ja mit einer Lehrerin zusammen. Naja, aber die Lehrerin ist wiederum, ne? Du weißt, was ich meine. Ist mir schon klar. Erstmal, an meinen Vorgänger erstmal. Das ist schon beeindruckend. Ja. So, mein Lieber. Damit so umgehen kann. Du angehender Lehrer. Oder Lehrer, du bist schon Lehrer. Oder bist du im Referendariat, oder was machst du? Nein, ich bin kurz vom Referendariat. Ah, ja. Welche Jahrgangsstufen unterrichtest du? Oberstufe. Welche Fächer? Englisch und Philosophie. Wow. Englisch und Philosophie. Das passt ja dann so zu dir sozusagen. Englisch und Philosophie finde ich eine gute Kombination. Ja, ich finde es auch ganz gut. Da ist was Praktisches bei und was für den Geist. Genau, da hast du recht. Wobei das für den Geist ja unter Umständen auch praktisch sein kann. Also wie auch natürlich, immer. Auf jeden Fall. Ja. So, über was reden wir, Patrick? Wir reden darüber, dass ich morgen in den Entzug gehe. In den Entzug? Ja. Habe ich es richtig verstanden? In den Entzug? Das heißt, du bist drogenabhängig? Ich bin alkoholabhängig, ja. Oh. Wie lange schon? Das Ganze geht so ungefähr seit, naja, 3 Jahren ungefähr. Das Ding ist dabei, ich muss sagen, ich bin schwul. Und mein Ex-Freund hatte halt sehr viele Probleme und Depressionen etc. bla bla bla. Und ich will nicht sagen, dass er mich dahin getrieben hat. Aber ich würde schon sagen, dass er einen großen Anteil daran hat. Also er hatte halt Depressionen und Borderline und solche Geschichten. Ja, wobei er natürlich für sich selbst immer selbstverantwortlich ist. Natürlich, das sage ich auch selber. Also ich würde nie im Leben sagen, also das Wort Schuld würde ich da nie in den Mund nehmen, sagen wir mal so. Du gehst morgen in den Entzug. Hast du heute noch mal gesoffen? Nicht gesoffen, aber getrunken. Wie viel? Ich glaube, ich bin gerade bei 8 Bier. Mhm. Wann fängt denn Saufen? Also normalerweise waren das mindestens 15. Ah ja. Das heißt, heute machst du es nochmal und morgen Schluss? Hm? Morgen bin ich dann halt im Krankenhaus und das Ganze dauert ja auch 4 Monate und ich glaube, dass ich dann von diesem Scheißzeugs weg bin. Ja. Konntest du überhaupt noch in der letzten Zeit richtig studieren? Nein, konnte ich nicht. Also das war immer eine... Ich bin eigentlich ein sehr ehrlicher Mensch. Von da aus habe ich dann auch meiner Chefin gesagt an der Uni, von dem was los ist, und habe eine E-Mail geschrieben, weil sie halt fragte, warum sie so komisch sind in letzter Zeit. Und ich habe ihr dann halt gesagt, was los ist mit mir. Mhm. Ne? Aber wenn du kurz vor dem Referendariat stehst, dann musst du doch schon ein abgeschlossenes Studium haben oder ein Examen gemacht haben. Ja, klar, das hat man. Das ja, hast du, das hast du in der Tasche schon. Mhm. Du hast aber noch nicht Probe unterrichtet mal irgendwo, oder doch? Du hast gerade ja von den Schülern gesprochen. Ja, klar, ich arbeite seit 4 Jahren in der Nachhilfeschule. Ich will jetzt keine Werbung machen, das darf ich doch nicht. Ja, aber wussten die auch Bescheid, die Leute, die Chefs, dass du ein Alkoholproblem hast? Ich hab's erst vertuscht. Mhm. Man hat es mir auch nicht angemerkt, also man wird es mir auch so nicht anmerken. Und heute habe ich nochmal gearbeitet bis 19 Uhr und da kam eine Kollegin zu mir und fragte mich, sag mal, du bist das letzte Mal heute hier, was ist denn los bei dir? Ach so. Und da habe ich gedacht, ach mein Gott, warum sollst du es nicht sagen? Ja, klar. Und wie haben die reagiert? Sehr positiv. Und ich habe gerade noch mit einem Schüler gesprochen, per Internet, weil wir mal Nummern ausgetauscht hatten, weil er was für mich brennen sollte für den Unterricht und ich hatte keinen Brenner und etc. Und er fragte mich gerade auch, was mit mir los ist. Und ich habe ihm auch die Wahrheit gesagt. Also ich habe bisher nur positive Reaktionen. Zu welchen Tageszeiten hast du denn getrunken? Eigentlich nur abends. Abend. Also das war immer so dieses, ne? Also tagsüber ist halt der normale Tagesablauf und abends trinkt man sich dann halt ein. Und habe ich immer gedacht, Das ist ja immer so eine Schwierigkeit bei Alkoholikern, dass die erst den ersten Schritt machen müssen und sich eingestehen, ich bin Alkoholiker. Seit wann sagst du das? Ich bin abhängig davon. Das ist ganz interessant. Also ich war immer schon, also sagen wir mal, meine Mutter würde sagen, ich habe nie reingespuckt ins Glas, ne? Also ich war immer schon auf Partys oder sowas der Abgefüllteste. Dann habe ich ein Auslandsjahr gemacht in England und war in den USA und etc. Und ganz ehrlich, in England war es ganz normal, dass man sich wirklich jeden Abend, ja, die Kante gibt, sagen wir mal so. Und ich hab einen Freund, der ist auch schon ein bisschen älter und der ist auch Lehrer an einem Gymnasium. Und mit dem habe ich getroffen vor ein paar Wochen. Und der meinte halt ganz klar zu mir, wenn du so weitermachst, wirst du nie im Leben Lehrer. Du machst dich kaputt. War das der Funke, dass du es kapiert hast? Das war der Funke, das war der mentale A-Punkt-Punkt-Tritt, der gesagt hat, okay, du musst was tun. Du hast gerade so ein bisschen zurückweisend reagiert, als ich gefragt habe, hast du heute auch gesoffen? Das Wort gesoffen hat dir nicht gefallen. Nein, das gefällt mir auch bis jetzt nicht. Letztendlich ist es aber so, ne? Es ist so, natürlich, das du weißt, klar. Aber es ist immer so, ich finde immer so, wenn man abhängig ist von irgendwas, dann muss man schon was Hartem, in Anführungsstrichen, abhängig sein. Weil sonst denken Leute immer von wegen so, gerade was Alkohol angeht, finde ich, ist es immer so ein bisschen so, naja, dann sind wir immer so in die asoziale Schiene irgendwie gepusht, weißt du? Ja, nicht unbedingt. Es gibt so viele auch prominente Menschen, die Alkoholiker sind, wo natürlich, kaum keine... Warten. Ja, ja, wo kaum einer das erahnt oder auch im politischen Kreisen zum Beispiel. Ja, hast du recht. So, jetzt gehst du morgen in die Klinik. Wie lange wirst du dort bleiben müssen? Ich werde in den letzten 2 Wochen bleiben und dann, also vor der Klinik habe ich eigentlich keinen Schiss, aber vor der Kur habe ich Schiss. Ach, dann danach gibt es dann eine Kur und, und warum hast du davor Schiss? Weil ich nicht weiß, mit welchen Menschen ich da zu tun habe. Ja gut. Also das kann ja auch okay sein, kann ja auch sein, dass du da nette Leute triffst. Also. Ja klar, also ich glaube, Und da hat mir meine Psychologin auch sehr weitergeholfen. Die sagte halt von wegen, naja, machen Sie erstmal. Mhm. Von wegen, also mein Ziel ist, wieder kontrolliert trinken zu können. Okay, aber ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich alle in der Klinik die Hände über den Kopf zusammenschlagen, die sagen, sie trinken am besten überhaupt nichts mehr. Ja, also meine Psychologin meinte, sie hat ein paar Patienten gehabt, die das können, die auch kein Problem haben. Nur ich weiß halt nicht, ob ich das kann. Also ich war immer ein kontrollierter Trinker. Ich hab nie verstanden, wie sich jemand noch vor ein paar Jahren, wie sich jemand wirklich so ein Feierabendbier irgendwie gönnen muss oder irgendwie sowas. Mhm. Ich dachte immer so, okay, ich verstehe das einfach nicht, warum vielleicht man wirklich Bier trinken muss, um irgendwie relaxen zu können oder sowas. Mhm. Also, nun wird sich eh alles demnächst ergeben, während der Klinikzeit und auch in der Kur. Ich finde das gar nicht so eine schlimme Perspektive, dann vor allen Dingen nach den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast und nach der Gefahr, die dir vor Augen steht, dann irgendwann halt, dann trinkst du halt überhaupt nichts mehr, wie Tausende und Millionen Menschen das auch machen. Es gibt genug andere schöne Dinge im Leben, außer Alkohol, wirklich. Nee, natürlich. Also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagen würde, oh mein Gott, ich brauche den jetzt unbedingt. Ja, und das ist jetzt mein Leben oder sowas, keine Ahnung. Ich meine, ich kann ja auch tagsüber ganz sehr, sehr, sehr gut ohne Alkohol leben. Das ist halt dieser Abend, der mich dann so reinreißt. Ja. Ich finde es gut, dass du jetzt die Reißleine ziehst, in letzter Sekunde auch quasi, dass du dein tolles Studium nicht gefährdest, dass du unter Umständen hinterher gar nicht den Beruf ausüben kannst, den du angestrebt hast. Ja, das war halt dann auch der, ne? Ja, der das stell dir mal vor, so okay, wäre es gekommen, was für ein Drama. Was für ein Drama das wäre. Du hast recht. Patrick, dann drücke ich so richtig die Daumen, ich denke an dich und hoffe, dass du... Ich kann auch mal allen sagen da draußen, die irgendwie, weiß ich nicht, Alkohol trinken oder denken, okay, es ist in Ordnung oder kiffen oder sonstiges. Ich meine, es gibt ja so viele Sachen, die man tun kann. Macht was dagegen. Mhm. Nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Sehr gut. Ich danke für deinen Anruf und sage toi, toi, toi. Und wünsche dir wirklich viel Erfolg und viel Glück, Patrick. Alles klar, Jürgen. Ich danke dir. Gerne. Tolle Sendung. Mach so weiter. Dankeschön. Tschüss, Patrick. Ciao. Tschö. Und hier um 1:50 gleich, in ein paar Sekunden, ist der René. René ist 18. Hallo René. Hallo Domian. Hallo René. Um was geht's bei dir? Und zwar habe ich seit einem halben Jahr die Diagnose, dass ich Blutkrebs habe, beziehungsweise Leukämie. Mhm. Seit einem halben Jahr hast du die Diagnose? Genau. Und das ist rausgekommen, dass ich, also, wahnwitzige Geschichte. Ich bereite mich seit 2 Jahren vor auf einen Marathon. Ja. Und wollte da vorher mich sicher gehen, dass ich den auch laufen kann. Und habe eine Blutprobe abgegeben. Mhm. Nicht böse. Und 2 Tage später ruft mein Arzt an, ich solle so schnell wie möglich kommen. Mhm. Und da habe ich dann die Diagnose gekriegt, dass ich Leukämie habe. Und du hast vorher nichts gemerkt? Gar nichts. Auch beim Training nicht. Und deswegen bin ich auch alle Bullen gefallen, wie ich die Diagnose gekriegt habe. Das glaube ich. Also völlig fit und gesund gefühlt, vorher auch Sport getrieben, bist ein junger Mann, gar keine Anzeichen. Das glaube ich schon, wenn man mit 18 die Diagnose bekommt, dass einen das komplett erstmal abschießt und das gar nicht, wahrscheinlich kann man es doch gar nicht im ersten Moment glauben. Nee, ich habe es auch erst nicht glauben können. Und es war also sehr, sehr schockierend in dem Moment. Jetzt ist ein halbes Jahr vergangen. Was ist denn in diesem halben Jahr geschehen? Ich bin direkt nach dem Abbruch wurde ich ins Krankenhaus überwiesen. Mhm. Nach mehreren Tests war klar, dass Chemotherapie gemacht werden muss. Mhm. Während dieser Chemotherapie ist allerdings was passiert, was nicht sehr häufig passiert, dass ich die Chemotherapie gar nicht vertrage. Wie hat sich das gezeigt, dass du sie gar nicht verträgst? War nicht mehr ansprechbar nach der ersten Behandlung. Also ich war wie bewusstlos. Mhm. Daraufhin wurde die Chemotherapie abgebrochen. Ja. Das war dann so, dass ich dann in der 2. Nacht nach der Chemotherapie ins Koma gefallen bin. Mhm. Lag dann auch 4 Wochen im Koma. Glücklicherweise bin ich wieder aufgewacht. Mhm. Danach war es so klar, dass ich definitiv keine, also nicht mehr eine klassische Chemotherapie in dem Sinne machen muss, ja, sondern ich muss über mehrere Therapieschritte gehen. Mhm. Das heißt einmal Spritzen, wo ich bestimmte Stoff in den Blutkreislauf kriege. Ja. Dann über Dialyse, mhm, der jetzt aber erst im November startet. Mhm. Und sollte das nicht anschlagen, geben mir die Ärzte noch 6 Monate zu leben. Oh, das ist ja nochmal eine harte Formulierung. Wenn das nicht anschlägt, dann noch 6 Monate. Es muss anschlagen. Wir wollen nur darüber sprechen, dass es anschlägt. Ja. Wie fühlst du dich denn jetzt im Moment körperlich? Also körperlich geht's gar nicht. Ich liege quasi nur noch den ganzen Tag. Ich schlafe sehr, sehr viel. Mhm. Im Durchschnitt 18 Stunden pro Tag. Das ist also sehr, sehr viel für meine Verhältnisse vorher. Mhm. Arbeiten kann ich gar nicht mehr. Ausbildung habe ich angefangen. Als was hast du die Ausbildung angefangen? Bürokaufmann. Ja. Aber die kann ich halt leider nicht weiterführen. Ja, das ist klar, wenn du so schlecht dran bist. Ist denn diese zweite Behandlungsmethode, hat die jetzt schon angefangen? Die fängt im November an. Und die Dialyse kommt dann? Nach der Behandlung, also nach 6 Wochen Behandlung. Das heißt, im Moment macht man gar nichts mit dir? Ich kriege im Moment Schmerztabletten, weil das ja tierische Schmerzen sind zum Teil. Wo hat man dann Schmerzen bei dieser Erkrankung? Das strahlt den ganzen Körper ein. Das kann mal im Rücken sein, das kann mal in den Füßen sein, das kann mal in der Hände sein. Mhm. Das ist von Tag zu Tag unterschiedlich, mhm, weil das ja ausstrahlt. Mhm. Die Ärzte haben dir ja dann schon sehr reinen Wein eingeschenkt. Also wenn das nicht anschlägt, dann noch 6 Monate, das ist ja schon eine sehr krasse, klare Aussage. Haben die eine Prognose gesagt, was sie glauben, ob diese beiden Methoden einen anschlagen? Also sie geben mir 90%ige Chance, dass es anschlägt. Ah, das ist ja schon mal gut. Das ist ja toll. Aber 10% sind in meiner Blutgruppe. Mhm. Also die Therapie an sich schlägt 90% an, mhm, aber in meiner Blutgruppe sind es halt 10%, genau die 10%, wo es nicht anschlägt. Ja, verstehe. Und das kann man nicht irgendwie umgehen, da gibt es keine anderen Methoden. Das geht gar nicht mehr, mhm, geht nur noch diese Therapie. Wie geht es dir denn, du bist, ich sag's nochmal, erst 18 Jahre alt, mit dieser schweren Diagnose und dieser schweren Erkrankung, wie geht es dir seelisch? Gar nicht gut, also ich habe damals nach der Diagnose, 14 Tage später habe ich mich versucht umzubringen, mhm, weil es ging nicht mehr. Mhm. Ich habe keinen Lebenssinn mehr gesehen. Mhm. Glücklicherweise habe ich das nicht, und das muss ich wirklich sagen, das habe ich glücklicherweise meiner Schwester zu verdanken, ja, die wohlgemerkt erst 12 ist, also jüngere Schwester, mhm, die aber trotzdem das erst gesehen hat, dass ich das mache. Mhm. Was für sie auch ein Schock war. Was genau wolltest du denn machen? Ich wollte mich aufhängen. Also hatte mir auch schon einen Strick um den Hals gelegt. War also kurz davor, mich zu erhängen. Und du lebst noch in deiner Familie? Ja. Und du wolltest das in eurer Wohnung oder eurem Haus machen? Wohnung. In der Wohnung. Mhm. Und die kleine Schwester ist dazugekommen? Ja, durch einen Zufall. Und was hat die dann gesagt? Die ist sofort zu meinem Vater gerannt und der hat mich dann zum glücklicherweise noch losgeschnitten. Wie weit warst du? Du hingst schon ja, in der Schlinge? Ja, ich hing schon. Mein Gott. Ich hing schon und hätte er mich nicht losgeschnitten, hätte es auch wahrscheinlich funktioniert. Dann hat die kleine Schwester dir das Leben gerettet. Ja, und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Mhm. Hast du mit ihr mal drüber gesprochen? Das war aber wahrscheinlich für die Kleine auch ein Schock, dich da so hängen zu sehen. Ich habe mit ihr drüber gesprochen, ich habe sie auch versucht zu erklären, mhm, soweit es geht, weil ich musste selbst erstmal mit der Situation klarkommen. Ja, klar, sicher. Meinst du, dass sie so ein bisschen verstanden hat? Teilweise, ja. Mhm. Woran hattest du dich denn aufgehängt? Ich hatte im Zimmer einen Haken für die Lampen, hm, reingedreht, hm, vorher her, hm, und dieser Haken hing noch, hm, und daran hatte ich dann stabile Steine dran gemacht, so zart, ich hing schon, wie mein Vater reinkam. Mein Gott. Der ist sofort auf die Leiter gesprungen ist und mir die Strick um der also die Seil abgeknebelt hat. Da gibt's die Schwester. Gibt's noch mehr Geschwister? Nur die. Die beiden, also ihr beiden gibt es in der Familie. Wie stehen denn deine Eltern zu der Situation und der Erkrankung? Also meine Eltern unterstützen mich. Waren auch tagtäglich da, so wie sie gesagt haben, wie ich im Koma lag. Bezahlt, das habe ich ja nicht mitgekriegt. Und bezahlt, sie unterstützen mich, wo es nur geht. Mhm. Also das ist schon. Sie wissen aber auch, wenn das jetzt nicht anschlägt, dass es wahrscheinlich keine Hoffnung mehr gibt. Hast du Angst, wenn du das so ausdrückst? Ja, sehr, weil ich hänge mittlerweile wieder an meinem Leben. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die 90% sind natürlich beeindruckend, aber ich habe schon verstanden, wie du das gerade gesagt hast, dass gerade deine Blutgruppe zu den 10% gehören, wo es nicht anschlägt. Dennoch, es gibt jetzt zwei große Chancen, die du noch hast. Und da muss man jetzt mit ganzer Kraft und voller Hoffnung drauf schauen, dass es gut wird. Wenn diese Behandlung anschlagen, würde das bedeuten, dass du ganz gesund wieder wirst? Nicht ganz gesund, aber so weit gesund, dass ich wieder einen normalen Lebensablauf habe. Normalen Lebensablauf. Mhm. Also ich könnte nach dieser Behandlung, wenn es anschlägt, könnte ich wieder meine Ausbildung weiterführen. Verstehe. Also dann ist man ja fast wieder in Ordnung. Ja, passt. Gibt es diese Erkrankung bei euch in der Familie? Meine Oma hat es gehabt. Mhm. Und sie hatte auch dieselbe Blutgruppe wie ich. Ja. Und ist daran gestorben. In welchem Alter ist die Oma gestorben? 58. Mhm. Also René, ich sehe schon ein, dass die Situation ernst ist, da muss man gar nichts rumbeschönigen, aber es gibt Hoffnung und es gibt verdammt große Hoffnung. Eben. Und die musst du dir immer wieder vor Augen halten. Mach ich auch. Traurig und verzweifelt kann man immer noch sein. Jetzt ist die Zeit zum Hoffen und nach vorne und ins Licht zu schauen. Ne? Eben, das mache ich ja auch. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Tausende und Tausende von Menschen drücken dir jetzt auch die Daumen, dass du es schaffst. Und wir wünschen dir alle von Herzen alles, alles Gute, Patrick. René war es. Ja, Patrick war der Vorgänger. Dankeschön. Lieber René, ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Alles Liebe, alles Gute. Okay, dankeschön. Tschüss, René. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute Morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehfreie Themennacht. Bis dahin.